Also wir sind hier gerade in der Brücknerstraße Nummer 9 und Udo liest gerade hier ein Buch, das heißt Mio mal Mio. Genau. Zwei Kapitel haben wir schon gelesen und jetzt kommt das dritte. Das dritte Kapitel heißt Miramis. Oder Miramis, aber ich glaube, das heißt Miramis. Ich möchte wissen, was Benka wohl sagen würde, wenn er mein weißes Pferd mit der Goldmähne sehen könnte, meinen Miramis mit den goldenen Hufen und der Mähne aus Gold. Benka und ich hatten Pferde so gern. Nicht nur Benka und Tante Lundin waren meine Freunde, als ich noch in der Uplandsgatan wohnte. Ich hatte noch einen Freund, ich habe ganz vergessen, davon zu erzählen. Er hieß Kalle Punt und war ein altes Brauereipferd. Ein paar Mal in der Woche kam der Wagen von der Brauerei und brachte Bier für die Geschäfte in der Uplandsgatan. Meist kam er zeitig am Morgen, gerade wenn ich zur Schule musste. Ich wartete dann auf Kalle Punt, nur um ein wenig mit ihm reden zu können. Er war ein so gutes altes Pferd und ich bewahrte ihm Würfelzucker und Brotrinden auf. Benka tat das auch, denn auch Benka hatte Kalle Punt gern. Er sagte, Kalle Punt sei sein Pferd und ich sagte, er wäre meins und daher hatten wir manchmal einen kleinen Streit wegen Kalle Punt. Wenn Benka es nicht hören konnte, flüsterte ich Kalle Punt ins Ohr, du bist auf jeden Fall mein Pferd. Und ich glaube, Kalle Punt verstand, was ich sagte und war einverstanden damit. Benka hatte seinen Vater und seine Mutter und alles Mögliche, da hatte er doch ein Pferd nicht halb so nötig wie einer, der einsam war. Ich denke also, es war nur gerecht, wenn Kalle Punt ein wenig eher mein Pferd war als Benkas. Wenn ich die Wahrheit sagen soll, natürlich war Kalle Punt gar nicht unser Pferd, sondern gehörte der Brauerei. Wir taten ja auch nur so, als gehöre er uns. Aber ich für meinen Teil wünschte es so stark, dass ich es fast glaubte. Manchmal redete ich lange mit Kalle Punt und kam zu spät in die Schule. Wenn dann die Lehrerin fragte, warum ich zu spät käme, wusste ich nicht, was ich antworten sollte. Man konnte doch der Lehrerin nicht sagen, man habe auf der Straße gestanden und sich mit einem alten Brauereipferd unterhalten. Mitunter verspätete sich der Brauereiwagen und ich musste schnellstens zur Schule laufen, ohne Kalle Punt getroffen zu haben. Dann war ich wütend auf die Bummelei des Kutschers. Ich saß in der Schulbank und zerkrümelte die Zuckerstücke und die Brotrinden, die ich in der Hosentasche hatte, und sehnte mich nach Kalle Punt und dachte daran, dass es nun Tage dauern würde, bevor ich ihn wiedersehen konnte. Und dann sagte die Lehrerin, »Na, was sitzt denn der Bosse dort und seufzt? Wo hat er denn seine großen Schmerzen?« Ich antwortete nicht darauf. Was hätte ich auch antworten sollen? Die Lehrerin hätte doch niemals verstanden, wie sehr ich Kalle Punt liebte. Nun gehört er wohl Benka ganz allein, denke ich mir. Und das ist gut so. Es ist nur gut für Benka, dass er Kalle Punt hat, als Trost, jetzt, da ich weg bin. Ich habe ja meinen Miramis mit der Goldmähne. Und so habe ich ihn bekommen. Eines Abends, als wir Modellflugzeuge zusammensetzten und miteinander sprachen, wie es Benka und sein Vater immer tun, erzählte ich meinem Vater, dem König, von Kalle Punt. »Mio, mein Mio«, sagte mein Vater, der König, »du magst also Pferde gern?« »Oh, ich mag sie schon«, sagte ich. Es hörte sich vielleicht nicht an, als ob ich Pferde ganz besonders liebte, aber das war Absicht, damit mein Vater, der König, nicht dachte, dass mir bei ihm irgendetwas fehle. Am nächsten Morgen, als ich hinunterkam in den Rosengarten, galoppierte mir ein weißes Pferd entgegen. Nie hatte ich jemals ein Pferd so galoppieren sehen. Die goldene Mähne flatterte und die goldenen Hufe glänzten im Sonnenschein. Es kam in großen Sprüngen gerade auf mich zu und es wieherte wilder, als ich je ein Pferd habe wiehern hören. Und ich bekam beinahe Angst und drückte mich an meinen Vater, den König. Er jedoch griff mit seiner starken Hand in die Goldmähne und da stand das Pferd sofort still. Dann streckte er seine weiche Nase in meine Tasche, um zu fühlen, ob es dort etwas Zucker fände, genau wie Kalle Punt es immer machte. Und ich hatte tatsächlich ein Stück Zucker. Nur aus alter Gewohnheit hatte ich es mir eingesteckt und das Pferd nahm den Zucker und fraß ihn. »Dieses Pferd heißt Miramis«, sagte mein Vater, der König, »und es ist dein Pferd, Mio, mein Mio.« »Oh, mein Miramis, ich liebte ihn, als ich ihn nur sah, Es war sicher das schönste Pferd, das es auf der Welt gab. Und gar nicht dem armen Kalle Punt ähnlich, der so alt und so müde war. Ich jedenfalls konnte keine Ähnlichkeit feststellen. Doch als Miramis den schönen Kopf hob und mich ansah, da blickte ich in die gleichen Augen, wie sie Kalle Punt hatte. So treue, treue Augen, wie Pferde sie haben. Ich war noch nie geritten. Aber jetzt hob mich mein Vater, der König, auf mein Pferd, auf Miramis. »Ich weiß nicht, ich trau mich nicht«, sagte ich. »Mio, mein Mio«, sagte mein Vater, der König, »hast du denn keinen Mut?« Und da nahm ich Miramis Zügel und ritt durch den Rosengarten. Ich ritt unter den Silberpappeln entlang und die silbernen Blätter fielen herunter auf mein Haar. Schneller ritt ich und schneller und schneller und Miramis sprang über die höchsten Rosenhecken. Er sprang leicht und sicher. Nur einmal streifte er die Hecke und riss einen Regen von Rosenblättern mit sich. Gerade kam Yum-Yum und er konnte sehen, wie ich ritt. Er klatschte in die Hände und rief, »Mio reitet auf Miramis! Mio reitet auf Miramis!« Ich hielt Miramis an und fragte Yum-Yum, ob er auch reiten wollte. Das wollte er natürlich und schnell kletterte er hinauf und setzte sich hinter mich. Und wir ritten hinaus in die grünen Wiesen, die vor dem Rosengarten lagen. Das Reich meines Vaters, des Königs, ist sehr groß. Das Land der Ferne ist das größte aller Reiche. Es zieht sich nach Osten und Westen, nach Norden und Süden. Die Insel, auf der mein Vater, der König, sein Schloss hat, heißt Insel der grünen Wiesen. Aber sie ist nur ein kleiner Teil vom Land der Ferne, nur ein kleiner, kleiner Teil. Das Land auf der anderen Seite des Wassers und hinter den Bergen, das gehörte auch unserem Herrn, dem König, sagte Yum-Yum, als sie über die grünen Wiesen vor dem Rosengarten ritten. Ich dachte an Banker, als wir so im Sonnenschein dahinflogen. Der Ärmste, wenn er vielleicht jetzt gerade in der Upplandsgartan stand, da stand im Sprühregen und dem Düstern, während ich hier umherritt auf der Insel der grünen Wiesen und glücklich war. Es war so schön hier. Das Gras war zart und grün, kleine Blumen leuchteten überall, weiche grüne Hügel wölbten sich, klare Bäche rieselten von den Hügeln und wollige Lämmer weideten im Grase. Dort ging ein Hirtenjunge und spielte auf einer kleinen Weidenflöte. Eine eigenartige Melodie spielte er auf, und es schien mir, als hätte ich sie früher schon einmal gehört. Ich wusste nur nicht, wo. In der Upplandsgartan hatte ich sie nicht gehört, das war ganz sicher. Wir hielten und sprachen mit dem Hirtenjungen. Er hieß Nonno. Ich bat ihn, mir eine Weile seine Flöte zu leihen. Er gab sie mir und er lehrte mich, die eigenartige Melodie zu spielen. »Ich kann euch Flöten schneiden«, sagte Nonno. »Wenn ihr wollt, natürlich.« Wir sagten, wir wollten sehr gern hier eine Flöte haben. Ganz in der Nähe plätscherte ein Bach. Eine Weide reckte ihre Zweige über das Wasser. Nonno lief dorthin und schnitt einen Zweig von der Weide. Und Yum-Yum und ich saßen am Bach und planschten mit den Füßen im Wasser, während Nonno uns Flöten schnitzte. Auch Yum-Yum lernte diese eigenartige Melodie spielen. Nonno sagte, es sei eine alte Melodie, die schon in der Welt gewesen sei, bevor es andere Melodien gegeben habe. Vor tausend und abertausend Jahren schon hätten die Hirten sie draußen auf den Wiesen gespielt. Wir dankten ihm für die Flöten und dafür, dass er uns die alte Melodie gelehrt hatte. Dann stiegen wir wieder auf Miramis und ritten weiter. Und wir hörten Nonno auf seiner Flöte spielen, bis die Melodie leiser und leiser und immer leiser wurde. Wir wollen gut auf unsere Flöten achten, sagte ich zu Yum-Yum. Und sollten wir uns einmal verlieren, dann wollen wir diese Melodie spielen. Yum-Yum hatte sich fest an mich geklammert, um nicht vom Pferd zu fallen. Er lehnte seinen Kopf an meinen Rücken und sagte, »Ja, Mio, wir wollen auf unsere Flöten achten. Und wenn du mich auf meiner Flöte spielen hörst, dann weißt du, dass ich dich rufe.« »Ja«, sage ich, »und wenn du mich diese Melodie spielen hörst, dann weißt du auch, dass ich dich rufe.« »Ja«, sagte Yum-Yum und hielt mich fest. Und ich dachte, er ist mein bester Freund. Neben meinem Vater, dem König, natürlich. Meinen Vater, den König, liebte ich mehr als alle anderen auf der Welt. Aber Yum-Yum war ein Junge wie ich und er war jetzt mein bester Freund, jetzt, da ich Benka nicht mehr treffen konnte. Denkt nur, ich hatte meinen Vater, den König und Yum-Yum und Miramis und ich ritt über die grünen Wiesen und Hügel schneller als der Wind. Es war nicht verwunderlich, dass ich glücklich war. »Wie kommt man in das Land auf der anderen Seite des Wassers und hinter den Bergen?«, fragte ich. Über die Brücke des Morgenlichts, sagte Yum-Yum. Wo ist die Brücke des Morgenlichts? Fragte ich. Bald werden wir sie sehen, sagte Yum-Yum. Und dann sahen wir sie. Es war eine Brücke, so hoch und so lang, dass man nicht sah, wo sie zu Ende war. Sie glänzte in der Morgensonne und sie sah aus, als wäre sie aus goldenen Strahlen erbaut. Es ist die längste Brücke der Welt, sagte Yum-Yum. Sie verbindet die Insel des grünen Wiesen mit dem Land auf der anderen Seite des Wassers. Aber zur Nacht lässt unser Herr, der König, sie einziehen, damit wir auf der Insel der grünen Wiesen in Ruhe schlafen können. Warum das? Fragte ich. Wer könnte denn nachts über die Brücke kommen? Ritter Kato, sagte Yum-Yum. Und als er das sagte, zog es wie ein kalter Wind durch die Luft und Miramis begann zu zittern. Es war das erste Mal, dass ich Ritter Katos Namen hörte. Ich sprach ihn laut vor mich hin. »Ritter Kato«, sagte ich. Ich fror, als ich das sagte. »Der grausame Ritter Kato«, sagte Yum-Yum. Miramis wieherte auf und es klang wie ein Schrei. Und dann sprachen wir nicht mehr von Ritter Kato. Gerne wäre ich über die Brücke des Morgenlichts geritten, aber zuerst wollte ich meinen Vater, den König, um Erlaubnis bitten. Deshalb kehrten wir zum Rosengarten zurück und ritten an diesem Tage nicht mehr. Wir halfen einander, Miramis zu striegeln und kämmten ihn die Goldmähne und streichelten ihm und gaben ihm Würfelzucker und Brotrinden, die wir von Yum-Yums Mutter bekommen hatten. Danach bauten Yum-Yum und ich uns im Rosengarten eine Hütte und wir saßen in der Hütte und aßen. Wir aßen ganz dünne Eierkuchen mit viel Zucker drauf. Nichts schmeckt mir besser. Benkas Mutter machte sie immer so und ich durfte manchmal mitessen. Aber die Eierkuchen hier, die Yum-Yums Mutter gebacken hatte, waren noch viel, viel besser. Es machte großen Spaß, eine Hütte zu bauen. Ich hatte mir immer gewünscht, dass ich das tun dürfte. Benke hatte mir oft erzählt, wie er Hütten baute, draußen bei ihrem Sommerhäuschen auf Wachsholm. Ich wünschte wirklich, dass ich einen schreiben könnte, um ihm von unserer Hütte zu erzählen. Von Yum-Yums und meiner. Junge, Junge! Was habe ich für eine großartige Hütte gebaut, würde ich schreiben. Junge, Junge, was habe ich doch für eine Hütte gebaut hier im Land der Ferne.